Sie ist der Profi. Hey, Pia Wildfellner, Diätologin. Er ist der Realist. Hallo, Thomas, Sternzeichen, Jungfrau. Zusammen sind sie die Kostverfechter, der Podcast. Ernährung, Essen, Essen, Ernährung. Die beiden bringen es auf den Punkt. Fernab von Mythen und Empfehlungen. Kritisch hinterfragend und dabei im Leben. Enjoying food in daily life und sonst nichts. Hallihallo. Schönen Sonntag euch. Schale um Schale, Träne um Träne. Ich finde es immer irgendwie bescheuert, dass man so um Zwiebeln geht, dass das die erste Assoziation, die man hat, dass das Tränen der Auge ist. Ich habe ja gesagt Schale um Schale. Das war meine erste Assoziation. Genau. Willkommen zum Podcast Nummer 13. Ja. Es geht heute um die Zwiebel. Richtig. Genau. Und um die ganzen Zwiebelgewächse. Oh, damit wir dann keinen Podcast mehr über Lauch, Silberzwiebeln oder Jungzwiebeln machen müssen. Heute geht es um alles. Alles Zwiebelige. Alles Zwiebelige, genau. Das heißt, das ist eigentlich eine ganze Familie, die was da auf uns wartet. Und nicht nur die klassische rote Zwiebel. Was, die klassische rote Zwiebel? Die klassische Zwiebel ist doch weiß, oder? Naja, aber die weiße Zwiebel ist doch auch nicht die klassische. Da gibt es ja die ganz die weiße und die braune eigentlich, die mit den braunen Schalen. Das ist eigentlich der Klassiker, oder? Ja, genau. Die mit den braunen Schalen, das ist für mich auch der Klassiker. Ah. Der Klassiker unter den Zwiebeln. Ja, aber ich finde den roten auch gut. Also ich finde die roten Zwiebeln fast irgendwie besser wie die weißen Zwiebeln. Ja. Ich mische es gern, weil ich aus Österreich bin. Rot, weiß, rot. Aber was ich nicht verstehe, ist, die roten Zwiebeln sind ja eigentlich violett. Das macht mich fertig. Genauso wie als Rotkraut. Das ist auch violett. Ja. Wieso hast du es dann rot? Das ist violett. Wahrscheinlich haben die Leute die Farben früher anders wahrgenommen. Was, wieso? Weil wir halt LSD ins Wasser mischen, ins Grundwasser, genau. Damit es uns besser geht. Microdosing nennen sie das. Microdosing, ja. Na, das verstehe ich nicht. Das könnt ihr einfach auch violette Zwiebeln hassen. Blaukraut? Ja, genau. Es ist aber violett. Es ist nicht blau und es ist nicht rot. Ja, vielleicht heißt es blau und rot. Blau-rot gerade? Nein, eben nicht. Es heißt nur Rotkraut oder Blaukraut. Aber eigentlich nicht Violettkraut. Beides ist falsch. Aber das gehört nicht zu den Zwiebeln. Nein, das nicht. die Zwiebel, Zwiebeln kann ja alles sein. Es ist ja immer die Dauerform. Also es gibt ja die Tulpenzwiebeln und so. Und die Zwiebel gehört eigentlich zur Gattung Allum, den Lauchgewächsen. Voll. Ja, das habe ich noch gewusst aus meiner Studienzeit. Das ist wahrscheinlich eine große Familie. Das ist ja ganz, eben gehört zur Art der Zwiebeln, zur Gattung Lauch. Tribus, das sagt leider wahrscheinlich kaum was, außer uns horchen auch Botaniker zu, was mich sehr freuen wird. Shout out to all Botanikers in the world. You rule. Und das Interessante ist zur Ordnung der Spargelartigen. Das war für mich neu. Aber eigentlich reicht schon, dass man weiß, dass das eigentlich Lauchgewächse sind. Es sind eigentlich keine Zwiebelgewächse, sondern Lauchgewächse. Dazu zählt es. Und es ist eigentlich total Blunzen, weil die Zwiebel fetzt. Finde ich auch, ja. Aber kommen wir zuerst zu was anderem. Jenseits unseres Themas. Okay, was? Wie geht's dir dann? Wenn wir wieder die kulinarischen Höhepunkte durchgehen. Erzähl mir einen Höhepunkt. Kulinarisch müssen wir das halten. jetzt habe ich mir genug gar nicht Gedanken gemacht. Ich habe viele Höhepunkte. Ja, dann verzeih du mal. Ich bleib dabei. Naja, du weißt das doch nur. Am Dienstag habe ich einen Nachmittag frei gehabt. Und ich habe mir gedacht, jetzt gönne ich mir mal was. Jetzt kaufe ich mir mal ein Bikini. Oder einen Badeanzug. Ich war sogar offen, dass ich mir einen Badeanzug kaufe. Du weißt das, ja? Was hat das mit Kulinarik zu tun? Ja, jetzt warte einmal. Ich bin ja noch gar nicht so weit. Und ich war in sehr vielen verschiedenen Geschäften und habe mich dort umgeschaut und überall hat es Bademode gegeben. En masse. Aber mir hat nichts gefallen. Ich habe nicht einmal was probiert. Ich war offen für alles, aber es hat mich... Ich wollte nicht. Es war schwer enttäuschend. Und dann bin ich zum Spar gegangen und habe Lebensmittel eingekauft, die mich nicht enttäuscht haben. Da habe ich mich zurechtgefunden. Cider, Weizenkleie. Ja, das ist einfach ein Einkauf nach meinem Geschmack. Und dann war ich nur in der Hipster-Bobo-Abteilung. Meine Lieblingsabteilung. Ja, weil dort gibt es die Weizenkleie. Und ich habe mir gedacht, ich schaue noch, weil ich mir ja die Zutaten für mein Müsli, was ich mir natürlich als Diätologin selber zusammenmische. Hört. Ja, aber das ist ein ganz anderes Thema, wie du weißt. Sicher. Wie ich abgehe, wenn ich Müsli zusammenmische. Ja, das ist ein kulinarischer Höhepunkt. Ja, nein, ich habe mir auf alle Fälle umgetraut und habe mir überlegt, hm, vielleicht sollte die mal offen sein und ein anderes Trockenobst auch noch mit reinmischen. Normalerweise hätte ich mir immer nur Rosinen, weil ich liebe Rosinen. Ja. Manchmal auch Sultaninen. Meistens Sultaninen. Aber ja. Wurscht, traubenartiges Trockenobst. Und dann habe ich so geschaut, sollte ich vielleicht Grainberry oder vielleicht eine getrocknete Mango mal mit einnehmen, wa? Habe ich dann natürlich dagegen entschieden, weil ich meine, die Müsli-Mischung, so wie ich es mache, ist perfekt. Perfekt. Naja. Oder, ich meine. Ja, ist sie perfekt. Ja, genau, sie ist perfekt. Aber auf alle Fälle über dem ganzen Trockenobst waren da eben diese Schokomandeln in Kakaohülle. Das ist der kulinarische Höhepunkt. Ja, weil das war halt so eine Kindheitserinnerung. Weil es die halt immer früher bei meiner Tante gegeben hat, beim Lernen. Wenn man nicht brav war, dann habe ich welche abgekriegt. Und die sind so lecker, weil die aber knacksen. Schokolade, oder? Hm? Schokolade, gell? Ja, ja, sicher, ich bin schon zusammengegessen. Aber sie haben immerhin 2 Tage gehalten. Mhm. Und das war eine ganz kleine Packung. Nicht weil schlecht. Es war ja nur Sparprämie. Es ist so ein Premium-Produkt und das ist halt auch teuer. Ja, das war auf alle Fälle einer meiner kulinarischen Höhepunkte. Und was? Das verbindet alles. Zuerst war das im Mund, aber einen ganz intensiven Kakaogeschmack, der so richtig so seine Mundhöhle benetzt und so dieser Kakao verteilt sie. Dann verflüssigt sie das, weil die Schokolade anfängt zu schmilzen, aber man lutscht das nicht, bis man bei der Mandel ist, sondern man knackst sie. Und die Mandel ist nämlich nicht nur direkt so mit Kakao umgeben, sondern da ist ja so eine Karamellzuckerschicht rundherum, so ganz dünne, damit es nur mal viel extremer knackst, wenn man drauf beißt. Und das ist so lecker. Deswegen muss man einfach knacksen. Und dann verbindet sich das alles, der Kakao, der Schokoladegeschmack, der leichte Karamell, die Mandel. Und das ist alles die perfekte Harmonie im Mund. Ja, okay. Und was war dein kulinarischer Höhepunkt? Nimm einfach die Lasagne von heute. Die Bandnudel-Lasagne. Ja, das ist Lasagneartig. Aber es waren Ochsenherztomaten drauf. Ja, das und Pilze dran. Und Pilze. Und? Und Zucchini. Und die Zwiebel war auch drinnen. Wow, da sind wir wieder bombt. Ja, vorher. Ich werde das nämlich nicht so ausführen wie du. War das jetzt lang oder wie? Ja, schauen wir sie nachher an, wie lange das dauert. Da hast du dich jetzt 10 Minuten verzögert. Nein, wir haben jetzt schon 6-7 Minuten. Also, sie könnte jetzt noch viel länger über meine kulinarischen Höhepunkte sprechen. Ja. Meine häufigsten Höhepunkte. Na, aber heute geht es um die Zwiebel, wozu ja sehr viele verschiedene Arten zählen. Eben, es gibt diese Zwiebeln, die man kochen muss, die man auch roh essen kann. Eben, weil zum Beispiel diese Zwiebelarten, ich habe mir jetzt nicht angeschaut, wie die heißen, weil das überfordert mich irgendwie ein bisschen gerade aktuell. Es gibt auf alle diese Zwiebeln mit dieser weißen Schale, die eignen sich besser, wenn man es jetzt roh isst. Und dann gibt es eben die mit der braunen Schale, die sollte man eher kochen, weil die vom Schärfegrad her halt anders sind. Ja, das heißt, die weiße ist ein bisschen milder als die mit der braunen Schale. Ja, ich mag das aber trotzdem, wenn es die Schärfe hat. Also ich habe nichts gegen so ein bisschen Zwiebelscheiberl auf dem Brot. Ich glaube, es geht da mehr so um die Verträglichkeit. Okay. Weil nicht jeder von uns Menschen hat solche Saumägen wie wir beide. Nein. Und verdauen wir es. Ja. Nicht zu vergessen, die Jungzwiebeln. Ah. Das ist so cool, weil die braucht man halt nicht schön. Ja, voll. Und das Tolle ist auch, echt praktisch. Ja, und das Praktische ist, es gibt ja mittlerweile sehr viele Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Und Leute zum Beispiel auf Zwiebel sehr, sehr, sehr negativ reagieren, verdauungstechnisch. Meist mit Flatulenz, also mit extremen Blähungen. Die vertragen dieses Grün von der Jungzwiebel sehr gut. Und ich meine, okay, ich komme... Ja nicht so, aber nein, das ist auch schon wieder ein bisschen zu scharf, aber das Grüne, okay. Es gibt diese FODMAP-arme Diät, das ist Fructole, Oligo, Dimonosaccharide und Polyole. Ah. Da gibt es ja eine Diätform und da ist sogar ausdrücklich dieses Grün von Jungzwiebeln empfohlen. Naja, weil es wird einfach, ich weiß ja nicht genau, wie diese Jungzwiebel wächst, aber ich schätze mal, das kleine Zeug schaut aus und das, wenn das die ganze Zeit in der Umwelt umeinander hängt, dann rauscht der Ding. Chill mal an der Luft. Dann wird es ausrauchen, oder? Ja, ich finde das halt einfach, also ich verwende gern Jungzwiebeln, weil ich die nicht schön muss. Ja, das ist ein total geiler Vorteil. Also ja, wie schnell, dass man mit Jungzwiebel kochen kann, das ja, ist echt super. Voll. Das würde ich nämlich als Nachteil von der Zwiebel sehen. Diese ewige Schälerei und wenn dann der Zwiebel nämlich auf einer Stelle in der Schalen so ein bisschen antäpscht ist oder so, mhm, und dann kannst du nicht gescheit schön. Und dann reißt unabsichtlich eine ganze nächste Schicht auch noch mit ja, an. Ja, das ist voll die Verschwendung. Ja, ja, komplett. Da muss ich der Zwiebel schon einmal sagen, reiß die zusammen. Ja, aber das Zwiebeln sind ja einfach auch nicht dafür geeignet, dass man sie im Kühlschrank lagert. Und ja, oft passiert das eben, wenn man sie im Kühlschrank lagert, weil es einfach zu kalt ist für die Zwiebel. Okay. Und dann entstehen so matschige Stellen. Nein. Ja. Das heißt, die Zwiebel im Dunkeln bei Raumtemperatur mhm, lagern. Ja, und dann treibt sie manchmal aus und mhm, du hast dich ja auch voll gut vorbereitet. Ja, total. Ja, du hast davor so eine Zwiebeldokumentation angeschaut, mit so einer Ernährungsexpertin aus Deutschland. Ja. Voll. Du hast es auch angeschaut. Ja, ich habe es auch angeschaut, was ich gesehen habe. Und wenn die austreibt, den Trieb, den kann man durchaus einfach mitschneiden, was ich eh immer gemacht habe, aber... Ja. Ja, das war ja erstaunlich, wenn die Zwiebel also was Geiles, Nahrhaftes ist und passt alles und dann auf einmal treibt es aus und die ganze Zwiebel ist hinüber. Ja, das ist unrealistisch. Beim Schneiden, das ist ja so ein bisschen was. Wie schneidet man eigentlich eine Zwiebel richtig? Ja, also das ist nämlich was man in der Kochausbildung als erstes lernt. Ja. Und die meisten, die Zwiebel hat ja eben diese Haftstelle, mhm, von der, wo sie eben die Wurzeln austreibt. Also das, wo dieser diese Punkt. Härchen dran sind. Genau. Ja. Das sind ja eigentlich die Wurzeln. Mhm. Und da ist ja eben dieser Verbindungsstelle, die ohne genau, Schalen miteinander miteinander verbindet. Mhm. Das Hauptquartier. Und somit, genau, das Hauptquartier, genau. Wenn wir es so, dann kennen wir es ja. Und voll viele Leute schneiden da viel zu viel weg und damit halten dann die einzelnen Zwiebelschichten nicht mehr zusammen. Und das ist nämlich, du musst es, wenn du jetzt die Zwiebel schälst, so weit wie möglich, eben, also so weit heraus wie möglich abschneiden. Am besten so, dass sogar noch ein bisschen was von dem Strunk über ist. Dann halbierst du das und dann hast du genau bei diesem Punkt halt die ganze Zwiebel zusammen und du kannst es dann wirklich wunderschön abschneiden. Und diesen Teil, den kannst du entweder mitschneiden oder du lässt ihn dann über. Mhm. Der hält das halt. Und das ist mit diesem Flähner. Also wenn du ein richtig scharfes Messer hast, dann rährst du auch nicht. Mhm. Aber wer hat das schon? Wir machen keinen Wettstein, oder? Nein. Nein. Aber man kann es mit zwei Messer machen. Wie mit zwei? Ach so, Wetzen. Wetzen, ne? Ach, ich traue mich das nicht. Ich habe das einmal übertrieben. In der Kochausbildung habe ich mit so einem länglichen Wettstein... Ein Klassiker quasi. Ja, genau. Wie heißt das? Der Klassiker. Ah, der Klassiker. Ja, genau, mit dem Klassiker. Mit dem Klassiker habe ich eben das Messer geschärft und war halt mal gedacht, boah, ich kann es voll gut und war voll übermutig. Und dann habe ich diesen Stopphalter, der unten angebracht ist, da habe ich halt ein bisschen zu viel ausgefahren und habe mir halt so richtig schön oben in meine Knöchel reingehackt. Ah. Und seitdem habe ich halt jedes Mal Panik, wenn ich ein Messer schärfe. Ja, aber wenn man es richtig macht, dann ist die Gefahr nicht wirklich da eigentlich. Das ist, wenn man blödelt dabei, glaube ich. Ja, das stimmt eh. Und bei Angst vorm Tanken habe ich auch überwunden. Mhm. Ich war am Wochenende zweimal tanken. Stark. Ja, ich weiß. Das nennt man mal Kontakttherapie. Cool. Ja. Also, wir waren beim Jungzwiebel. Da ist es wieder auch so, alles essen vom Jungzwiebel. Ja, wer da irgendwas da nicht hat, das Grüne oben, der ist selber schuld. Schneidest du da aber die Ränder weg? Das hat mich eigentlich interessiert. Meistens nicht. Ich nämlich auch nicht. Nicht einmal, wenn die so leicht antäpscht sind, ich verwende alles. Ja, im Endeffekt ist es ja wirklich wurscht. Ja. Wo ich mir letztens gedacht habe, bei einem, ich glaube, das war Lauch. Mhm. Das ist doch der was nicht da so wächst dann einmal, oder der, was die Schichten so drinnen hat. Der wieso? Kleine. Unsere Zuhörer sehen das nicht. Ja. Zeig nochmal her. So. Sollen wir ineinander nicht. Die was nicht ganz schließen umeinander. Ich habe nicht im Kühlschrank gesehen, gibt nicht im Kühlschrank. Ja, das ist schon ein Lauch. Ja, oder? Es ist der Lauch. Ja, ich genau. Muss da immer nachfragen, nicht, dass ich dann was Falsches verzeihe. Da war es schon so, dass der halt innen dreckig ist. Ja. Aber die Jungzwiebel, muss ich ehrlich sagen, die wasche ich nicht einmal. Nein, das geht zack, zack, zack. Gerade nicht einmal, dass ich Gummiringe arbeite. Ja. So alles Ballerstoffe. Ja, sicher. Ja, okay. Sauber, dann kriegst du einen High Five und die denkt bei mir, ich bin so grauslich. Küchenhygiene. Ja, ich weiß ja, es wird eh angebraten. Voll, du machst alle Keime kaputt. Und ich denke mir, die Giftstoffe, die wirklich gefährlich sind, die gehen eh nicht außer durchs Waschen. Wenn Pestizide verwendet worden sind, die was, sicher ist was drauf, auch vielleicht, aber das ist dann auch drinnen. Und ja, wo fängst du an, wo hörst du auf? Und aber stimmt, der Lauch, der ist immer so ein bisschen sandig, dreckig drinnen. Genau, das ist ein bisschen nervig beim Lauch. Ja, das stimmt. Weil das den muss man vorher zlegen und dann ein bisschen auswaschen. Und dann naja, beim Lauch gibt es ja eine spezielle Waschform. Man schneidet da, so da die, also man schneidet da in der Mitte durch und hinten hast du ja dann auch wieder so die Härchen dran, wo der Strunk ist. Ja. Und das hältst du nach oben und dann lässt du Wasser von oben runterfließen und somit rinnt der ganze Dreck dann nämlich, weil ja dieser Lauch auch diese vorgefertigten Rillen hat, rinnt dieser ganze Dreck raus. Perfekt. Mhm. Oder man kocht es mit der Erde. Ja, voll. Vitamin B12 machen manche Veganer, da kriegen sie ein paar Mikrogramm ab. Oder noch weniger. Es gibt übrigens auch gar keine wilde Form vom Speisezwiebel. Nein. Gibt es nicht mehr. Der wird so viele Jahrtausende schon kultiviert, dass es keine Wildform mehr gibt. Es gibt keine Wildform. So wie von Auerochsen. Ja, aber der Auerochse ist die Wildform von der heutigen domestizierten Kuh. Ja, aber Auerochsen gibt es nicht mehr. Ja, aber es gibt, ja, das stimmt eigentlich auch. Ja, aber man weiß auch gar nicht, wo die Zwiebel herkommt. Ja, vielleicht findet man mal ein Zwiebelfossil. Ja, man vermutet so aus der Region Afghanistan. Das glaube ich nicht. Wieso nicht? Einfach so. Ich bin dagegen. Also Mittelasien, vermutet man. Aber es gibt keine wildwachsenden Populationen mehr. Ja, ist eh klar, dass das eins für die ersten Sachen war, was kultiviert worden ist. Was mich wundert, ist, dass die Kartoffel so spät zu uns gekommen ist eigentlich. Ja, weil halt auch Amerika so spät entdeckt worden ist. Man hat halt ja vermutet, das ist das Ende der Welt. Naja, weil die Kirche das über Jahrtausende propagiert, dass die Erde eine Scheibe ist. Andere Leute drüben und da haben wir. Wieso? Die Ureinwohner von Amerika haben die Kartoffel dort verwendet. Ja. Die ist weggegessen worden. Sie ist halt einfach nicht zu uns gekommen. Weil die Kirche Jahrtausende über propagiert hat, dass die Erde eine Scheibe ist und deswegen hat sich da keiner hinfahren traut. Eine Kartoffel. Scheibe. Wir sind bei der Zwiebel. Zwiebelscheibe. Die Zwiebel ist eine der ältesten Kulturpflanzen. Eigentlich wirklich, ich würde mal fast sagen, trauen die älteste. Die älteste? Na. Ja, seit 5000 Jahren wird das die schon verwendet. Und das Coole ist, die wird halt einfach schon so lang verwendet und so lang kultiviert, dass sie sogar im alten Ägypten als Zahlungsart verwendet worden ist. Oh. Und die Pyramiden, die Sklavenhalter, sind in Zwiebeln bezahlt worden. God. Also die Pyramiden von Ägypten sind eigentlich auf Zwiebeln gebaut worden. Das finde ich cool. Das ist stark. Gell? Das hat mich irgendwie auch sehr begeistert. Und deswegen hat man auch den Toten damals auch Zwiebeln mitgegeben. Ja, das ist so was Wertvolles war. Ja. Weil es überall als Zahlungsmittel gibt. Ja, die Wegzehrung für die Reise ins Jenseits, dafür hat es gegolten. Ah, okay. Ja. Beiß ich auch einmal in die Zwiebel. Ja, weil im Grab am Tutanchamun hat man voll viele Zwiebelreste gefunden. Okay. Also voll viel, was heißt denn das? Man hat ja Zwiebelreste gefunden. Ich kenne jetzt die genaue Grammanzahl auch nicht. Viel. Voll viel. Viel, gell. Ja. Viel ist ein weit dehnbarer Begriff, wie man ewig diskutieren könnte. Aber jetzt nur mal auf dieses Küchenthema zurückzukommen, da muss ich sagen, das unnützeste Küchenutensil sind diese Zwiebelhacker, die es so gibt. Ich kenne das nur aus meiner Kindheit. Das funktioniert nämlich ja überhaupt nicht. Hast du die zum Drucken oben drauf oder die mit der Schnurseite? Die mit der Schnur, die funktionieren ja eigentlich ganz gut. Und für einen Kinderkochworkshop kann ich mir die sogar durchaus vorstellen, sowas zu verwenden. Und wenn man viele Zwiebeln zum Hacken hat, dann ist es auch nicht schlecht. Aber ich kenne da nicht ein Modell, das was ich mal benutzt habe. Und das war einfach zu klein, wenn ich im Vorhinein schon die Zwiebel achteln muss, dass ich da überhaupt die Stückchen reinbringe. Und dann nicht einmal eine halbe die Zwiebel, genau, für was brauche ich es dann? Das Abwaschen nachher ist eine Chance, vor allem mit dem kleinen Messer, was. Nein, es ist. Und das Geräusch. Ja, das mit dem Hocken, das ist sowieso ein Blödsinn. Ja, wir haben das in meiner Kindheit haben wir das noch gehabt. Und meine Cousine hat mir erzählt, dass sie in diesem alten Bauernhaus in Hausloch, dass wir es letztens oben war und sie ausgemistet haben, haben sie diese Zwiebelhack gerichtet. Das hat überlebt. Weil man es nie verwendet, weil das Teil einfach nur zum Downy-Hauen ist. Ja. Weil du hast dann einen totalen Zwiebelgatsch drinnen oder und halt voll die fetten Stücke. Naja, voll. Das ist die so hast unnötig. Lang zwischen solchen Messer dann drin zwicken. Ja, und es geht nicht außer. Mhm. Und da muss ich halt auch sagen, zu kochen ist halt einfach ein Kulturgut. Und das muss jeder Mensch erlernen. Und dazu gehört eben, die Basis ist dieses Zwiebelschneiden. Zwiebelschneiden, Kartoffelschneiden. Das ist was, das ist basic. Und was hast du dann nachher? Glaube ich, ein ziemlich geiles Gericht, weil wenn du mit den zwei Sachen einmal reinstartst, recht viel kannst du dann eigentlich nicht mehr falsch machen. Du hast vollkommen recht. Außer Mal ist mir passiert, wollte die Kartoffeln machen. Ich habe es verkocht. Und noch dazu waren es so mehlige, voll mehlige waren es. War das in der Arbeit? Ja. Okay. Und ich wollte halt eigentlich so Petersilie, Zwiebelkartoffeln machen. Und der Scheiß ist mir halt überhaupt nichts geworden. Es war dann schon essbar oder so, aber natürlich so, wie ich mir es vorgestellt habe, dass die Kartoffeln dann schön so in Butter ein bisschen glänzen. Nicht. So ist es halt nicht geworden, es ist halt alles voll verpickt. Mm. Wahrscheinlich war die Kartoffelsorte, das waren schlechte Kartoffeln. Ja, das war einfach nicht die Sorte, die was ich brauchte. Gibt dem Material die Schuld. Ja, ich kann das aber auch nie einschätzen. Aber wir sind ja auch nicht bei der Kartoffel. Nein, das sind bei der Zwiebel. Und ich glaube, die Zwiebeln sind eh ganz gut gelungen, oder? Die Zwiebeln bringe ich eigentlich jetzt mal in mehr als 9 von 10 Fällen. Okay. Ich muss da sagen, du bist der Mann, den ich kenne, der am schönsten die Zwiebeln schneidet. Ja? Das kannst du wirklich sehr, sehr gut. Ich verwende ja sehr die richtige Technik. Nein, aber ist okay. Ja. Mit einem Löffel. Trottel. Ich brauche etwas länger. Und Rehrfolöt. Ne? Sehr scharfer Löffel. Ja, was eigentlich, soll man das eigentlich überhaupt thematisieren, wieso man rät? Ich finde, das ist immer, mich nervt das irgendwie, dass es immer darum geht. Wir thematisieren es ganz kurz. Ich werde das in einem Wort, zwei Wörtern zusammenfassen und dann sind wir durch, okay? Nein, wir müssen, ich bin für eine andere Herangehensweise. Okay. Weil in diese Kabel 1 oder wo ist Rent Galileo? Ich weiß nicht, ich schaue das nicht. Sag's nicht. Okay. Auf diese Privatfernsehsender in Deutschland. Mhm. Immer wenn es da um irgendwelche Zwiebeldinge geht, dann geht es immer um die Facts, wie vermeidet man, dass man rät. Und dann kommt es immer mit Schluck Wasser im Mund, was übrigens wirklich sehr gut hilft. Oder die Taucherbrille aufsetzen. Und dann kommen sie immer mit diese Alltagsratschläge. Wie kann man seinen Alltag verbessern? Und ich bin nämlich dafür, dass wir jetzt das einmal runterbrechen und uns das rein von der wissenschaftlichen Seite anschauen. Das heißt, wir sagen chemische Reaktion. Nächstes Thema. Ich sage nur Isoalin und enzymatisches Proplasmin. Aber ist eh wurscht. Darüber kann man sich informieren. Und man kann genauso wie ich da jetzt bei unserem Konzept einfach nur den Absatz von Wikipedia außer kopieren. Da steht nämlich alles. Nein, fass es zusammen. Jetzt haben wir wahrscheinlich die Leute schon vielleicht Interesse geweckt. Ja, das Zellplasma, wenn man schneidet, wird das Zellplasma der Zwiebeln zerstört. Mhm. Und die Zwiebel enthält Aminosäuren, was der kleinste Baustoff von Eiweiß darstellt. Mhm. Und das Zellplasma der Zwiebeln enthält eben schwefelhaltige Aminosäuren, das sogenannte Isoalin. Es ist ja Allium, gell? Von daher kann man das super ableiten. Und wenn man die Zellstruktur verletzt, dann diese Zellvakuolen, sozusagen diese Päckchen, wo die Zellen, also wo halt die Zellen in der Zwiebel gebündelt sind, wird das Enzym Alinase wird zu Propensulfinsäure umgewandelt, was total schön ist. Also ich habe mir die chemische Reaktion angeschaut, am Papier, wunderschöne chemische Reaktion. Und danach passiert nämlich eine weitere Reaktion, dass nämlich sie Propantial-S-Oxid bildet. Und das wirkt nämlich auf Schleimhäute reizend. Alles klar. Und wenn ich meine Schleimhäute durch Wasser im Mund schütze, ist der Heuleffekt geringer. Ja, also ich finde, das funktioniert eigentlich ganz gut. Ja. Und ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, wenn du so eine Zwiebel schneidest, dass die so leicht rosa wird am Rand? No. So eine weiße. Und beim Knoblauch, dass der so leicht grünlich wird? Und wenn er treibt, ändern, ja. Ich habe das nämlich schon mal beobachtet. Und nein, das war mir noch nie aufgefallen. Nicht, weil es ist nämlich auch ein Farbstoff, der bei der Reaktion der Aminosäuren passiert, eben wenn die Schwefelverbindungen oxidieren. Das habe ich sehr spannend gefunden, weil ich das schon mal beobachtet. Ich meine, aber in einem Gasthaus, wo ich während meiner Ausbildungszeit gearbeitet habe, also da während der Praktikumszeit. Da schneidet man wieder andere Mengen, oder? Ja, da war meine Aufgabe so, ca. 10 bis 20 Kilo Säcke zu schneiden. Die Säcke? Nicht nur den Inhalt der Säcke. Okay, was war da drinnen? Zwiebeln. Yippie! Vorher. Hast du mit Taucherbrillen geschnitten? Nein, ohne Taucherbrille. Dann hättest du das Teil gewünscht, oder? Nein, da hätte ich mir schon die geschnittenen Zwiebeln von der Metro gewünscht. Ja, was ich eigentlich ziemlich geil fände, ist zum Teil mit einer Brotschneidmaschine die Zwiebel zum Schneiden. Ja, wenn man so halt kleine Ringe macht. Ja, voll. Mhm. Das haben wir ja auch gemacht. Also das macht man auf dem professionellen Weg macht man das auch so. Trotzdem, auf was ich stehe, ist einfach, wenn man die Zwiebeln in 16 schneidet, also in so Wedges-artig, in Speigerln runterschneidet. Und dann im Backofen damit. Im Backofen oder anbraten. Also ich mag das auch ganz gern, wenn es ein bisschen gröber sind. In der Suppen ist ja auch sowas so genial, wenn du einfach so große Zwiebelstickerl noch drinnen hast, die was dann sich also ein bisschen angesagt haben mit der Suppen. Soll ich mal in nächster Zeit eine französische Zwiebelsuppe machen? Ja, auf jeden Fall. Mit gratinierten Toastbrot. Mhm. Das ist nämlich sehr gut. Ja. Französische Zwiebelsuppe. Aber da setze ich mir der Name Baskenmütze auf. Ja, natürlich, sonst gelingt es nicht. Ja. So, nur die Baskenmütze. Nur die Baskenmütze, sonst nichts. Mhm, eine Schürze kriegst du da. Schutz. Aber die liegt da hinten auf. Ja, die Erdbeerschürze. Aber die ist bei meinem Arbeitsmaterial. Ja, die Schürze gehört nämlich ins Büro. Okay. Arbeitsmaterial für die Workshops. Weißt du, was Bino erstaunt hat? Was? Wie viel Kilogramm Zwiebeln, glaubst du, isst der Österreicher pro Jahr? Oder pro jeder Mensch in Österreich pro Jahr? Boah, das sind 25 Kilo. Habe ich mir nämlich auch gedacht, dass es mindestens im zweistelligen Bereich ist. Dabei sind es nämlich nur knapp 10 Kilogramm, 9,6 Kilogramm. Aber ich glaube, dass dann nur die Speisezwiebel gemeint ist, ohne Jungzwiebel. Ja, die Statistik Austria, weißt du, wahrscheinlich nur die Speisezwiebel, ohne Lauch. Zwiebel ist ja so ein Klassiker in der Küche normalerweise. Ja. Aber wenn ich jetzt an Fleischgerichte denke, wo ist dann eine Zwiebel wirklich dabei, ist der Zwiebelausbrand Klassiker. Mhm. Aber sonst, bei der Käsespätzle ist halt auch nicht, dass ein bisschen was drüber gestreut, was extrem schade ist, weil das nicht immer so ein bisschen was ist. Weil der Zwiebel ist ja gerade das geschmacklich so intensive. Wahnsinn, ja. Mhm. Also wenn ich mir was mit Zwiebeln mache, dann tue ich da schon eine ganze Zwiebel rein. Also eine ganze Knolle. Mhm. Aber da sonst ist, glaube ich, Zwiebel immer nur so in homöopathischen Mengen drin, ja, als Geschmack. Und das ist irgendwie schade. Ja, sicher. Vor allem, wenn man so scharf anbraten mit diesen berühmten Röstaromen. Ja. Da gibt es ja auch so eine Reaktion, gell? Eine chemische. Die Maillard-Reaktion. Ja. Ja. Erzähl mir mehr. Du kennst dich da anscheinend ziemlich gut aus. Nein, sicher nicht. Im Zwiebel ist ein Zucker drinnen und wenn du nicht gescheit anbratst, dann wird er braun, oder? Ja, der Speicherstoff, die Zwiebel hat ja eben keine Stärke, so wie zum Beispiel Kartoffeln oder Weizen, verwenden ja eben Stärke als Energiespeicherung. Und die Zwiebel hat halt eben eine andere Speicherform, aber da muss ich glaube, das sind die Fructane. Fructosen heißt das. Fructosen. ja, genau. Aber ich habe mir gedacht, die Muskeln auch schon nicht, dass ich einen Scheiß erzähle. Das sind musst eben du gar nicht sagen. Das kriegen halt die Leute nicht mit. Ja, doch, sicher. Wenn sie dann noch auf Wikipedia gehen, auf meine bevorzugte Seite, dann. Voll. Dann wissen sie genau das. Ja. Genau. Nein, die enthalten halt Fructane und die vertragen halt einige, also die können halt vom menschlichen Organismus nicht abgebaut werden und nicht aufgenommen werden und deswegen wandern sie halt weiter in den Darm und werden dort von Dickdarmbakterien verstoffwechselt. Und das ist halt das, wieso Zwiebelgerichte bei manchen Menschen zu solchen Augenblähungen führen oder Flatulenz. Mhm. Ich finde ja, dass Flatulenz wie Flattern klingt. Ist ja dasselbe. Flattern. Ja, da flattern die Pobacken. Herr Grinberger. Ja, aber ich glaube, wir müssen nicht schauen, dass wir schon langsam zum Ende kommen. Sollen wir noch zum Wissensteil kommen? Genau, jetzt machen wir noch geschwind den Klugschiss der Woche. Bitte. Ja, die, wie du vorher wahrscheinlich schon mitgekriegt hast, in, wie heißt das? Im alten Ägypten war ja die Zwiebel ein ziemlich prägnantes Thema. Mhm. Und deswegen gibt es in Alexandria eigenes. Nein, es gibt ein Zwiebelgesetz. Okay. Und das heißt, kein Mann darf mit seiner Frau schlafen, wenn er aus dem Mund nach Knoblauch, Zwiebel oder Sardinen riecht. Wenn es seine Frau verlangt, zwingt ihn das Gesetz, sich die Zähne zu putzen. Oha. Ja, und ich muss sagen, ich bin voll froh, dass es dieses Gesetz nicht mehr gibt, weil weder für mich, ja, Sardine ist schon so ein bisschen grenzwertig, aber ich liebe den Geruch nach Zwiebel und Knoblauch. Ja. Und ich finde da fast erotisierend. Mhm, das habe ich schon bei anderen Frauen auch mitgekriegt. Ja, also ich finde, das kann man mittlerweile widerlegen. Ja, ist wie bei immer Geschmackssache, ich weiß nicht, das ist wie bei einem Parfum. Also es ist ja nicht so, dass, ja, keine Ahnung, auf was ich eigentlich aussehen will, aber eine Zwiebel fände ich auch, dass gut riecht. Und andererseits, glaube ich, werde ich überhaupt jetzt auch immer Zwiebel als Amulett um ein Hals tragen, weil nämlich was dem Vampir der Knoblauch ist, dem Teufel die Zwiebel. Okay. Und das wird nämlich dann auch vor Pest schützen. Das hat man im alten Mittelalter geglaubt. Und vielleicht so eine Kombinationskette, Knoblauchzwiebel, Knoblauchzwiebel. Was das so wie eine Perlenkette, wenn man das vorgestellt. Ja, sicher. Mit so kleine weiße Zwiebel. Stell dir vor, die treiben dann aus. Oh, das schaut voll schön aus. Das ist voll die schlaue Idee. Und die riecht man schon, bevor es den Raum betrittst. Ja, zu guter Letzt muss ich echt sagen, ohne den Geschmack von Zwiebeln, das ist fast wie Salz. Ja. Es fällt dann was beim Essen. Komplett. Es ist irgendwie... Schöne Grüße an den Tosch, wenn der zuhört, die Geschichte, wie wir in der Kapu gekocht haben. Wann habt ihr in der Kapu gekocht? Das ist eine andere Geschichte, einfach nicht eine schöne Grüße. Nicht mehr, brauchst du noch Fragen. Ja, also... Jedes Gericht lebt im Grunde vom Geschmack der Zwiebel. Gerade eben dieses angeröstete. Na bitte, unterbrich mich ruhig. Man kann Riebisselkuchen ohne Zwiebel bestellen. Stimmt. Jedes Erdbeereis ist ohne das Zwiebelaroma einfach halt nur halb so gut. Ich stelle mir ein Zwiebeleis geil vor. Stell dir mal vor. Es gibt bestimmt ein Zwiebeleis. Wow. Ich sag dir, diese sauren Eissorten. Ja, die das wird nächstes Jahr Trend. Spinat, Alter. Ja? Alter. Mama, Thomas, sag nicht Alter. Das war so nice. Ja. Na, ich sag dir, dieses Jahr sind es diese schwarzen Eissorten. Ja, Mond. Ja, nein, da tanzen sie Cola rein. Okay. Ja, voll. Und das sollte man eigentlich gar nicht so viel konsumieren. Aber Mond-Eis ist ganz geil. Mond-Eis ist wirklich sehr gut, ja. Und ich sag dir, irgendwann kommt zu uns auch mal dieser Trend. Jetzt, wie, diese Chili-Eissorte, da haben wir ja gekriegt. Ich kann dort versuchen, ob ich es zusammenbringen, am Samstag in der Arbeit ein Zwiebeleis zu machen. Ah ja, ihr habt ja Eismaschine in der Arbeit, gell? Kannst du Wissen draus machen? Ich möchte noch mehr Eis. Bitte mit viel Zwiebel. Du nicht die Kinder noch essen. Du hast mir vorher das erzählt, weil aus Zwiebel kann man einen ganz wunderbaren Hustensaft machen. Ja. Mit Honig und Zwiebel gemischt anscheinend, weil Honig soll ja angeblich antibakteriell wirken. Anscheinend ein Fehlwissen. Aber wenn man sich einbüht, dass es antibakteriell wirkt, hilft es auch. Ja, weil es gibt keinen stärkeren Effekt als wie den Placebo-Effekt. Voll. Meiner Meinung nach, zumindest was den inneren körperlichen Konflikt bedeutet. Natürlich. Anbetrifft. Ja, dann kommen wir eigentlich eh schon wieder zum Ende. Es hat uns sehr gefreut, es war wie immer eine Freude. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwas dazu sagen wollt, könnt ihr das gerne auf der Facebook-Seite machen. Lasst euch einen Frust ab an uns. Oder irgendwer schickt uns einmal eine E-Mail, nachdem wir eigentlich eh schon seit Anfang an eine E-Mail-Adresse haben. Und ich glaube, wir sagen es jetzt mal, aber es schreibt uns keiner. Ja, wir möchten nicht nur immer von Soundcloud und von Audible und von irgendwas E-Mails erhalten, sondern auch von euch, was ihr euch dazu denkt, ob ihr den Podcast ganz blöd findet und wir unbedingt schon besser gestern wie morgen damit aufhören sollen. Nein, aufhören werden wir sowieso nicht. Nein, nicht, weil es ist lustig mit dir. Wir denken sie aber auch, Achtung, vielleicht gibt es in der nächsten Zeit einmal einen Studiogast, wenn man das als Studio bezeichnen kann. Aber da verraten wir noch nicht zu viel, weil wir noch nicht wissen, wer es wird, wann das was wird und so weiter und so fort. Also, und in diesem Sinne also würde ich schon mal... Was? Ja, tut mir leid, muss ich jetzt unterbrechen, weil mein Ende ist nämlich so. Okay. In 2 Wochen gibt es nämlich wieder einen Podcast. Mhm. Und diesmal haben wir zum ersten Mal einen Gast. Also ich lasse da jetzt einfach diese ganze Fragwürdigkeit meinerseits. Also ich würde sagen, sie weiß eben noch nichts von ihrem Glück. Ohne Gewehr. Aber sie ist dabei. 100%. Das kann ich schon mal sagen. Sie ist dabei. Weil sie ist nämlich der perfekte Gast. Es geht um das Thema. Es ist extrem spannend. Essen im Schatten der Geschlechter. Voll. Passt. Dann bis in 2 Wochen. Adieu. Ciao. Buyakasha.